Die beiden tantrischen Wege. In der sehr hermetischen und sehr alten tantrischen Einweihung gibt es zwei Richtungen. Beide fallen unter das Zeichen von Shiva, Luzifer, von Abraxas. Eine entspricht dem Wesen, das über die menschliche Bedingtheit hinaus zu gelangen versucht, indem es sich nach dem Lichtprinzip ausrichtet. Es ist das für das geistig-göttliche, den Divya empfängliche Wesen, das zum Siddha Divya wird. Hier wird der rein symbolische, den körperlichen, wirklichen Besitz der Frau ausschließenden tantrische Yoga angeraten, im sogenannten Maithuna, dem magischen Koitus. Der Beischlaf ist mental, er gilt der toten Geliebten. Die Vereinigung erfolgt im subtilen Astralkörper, nur im Geiste. Vielleicht die Manisola der Katara? Das ist die magische Liebe, die in der Stadt Agartha gelehrt wird. Der andere tantrische Weg, den man als den der linken Hand bezeichnet, ist derjenige des Wesens, das ebenfalls zur Überwindung seiner menschlichen Bedingtheit zum leidenschaftlichen Überströmen in der Glut des inneren Feuers hinstrebt. Er ist angezeigt für den heroischen Typ des Virya. Hier wird der Held zum Siddhya-Virya. Auf diesem feuchten Wege wird die wirkliche physische, also körperliche Berührung mit der Frau im Maithuna-Geschlechtsakt angeraten, wobei eine magische Anwendung des Geschlechtlichen und des Bundi, des Samens, der während des Aktes nicht ejakuliert werden darf, stattfindet, um den Androgyn, den Baphomet, Artana Risvara, im Innern des Eingeweihten, des Gemahls der Geliebten, des Helden entstehen zu lassen. Der Samen darf hierbei nicht austreten und nach außen hin in der Frau verloren gehen, sondern er muss sich im Körper seines Besitzers nach innen ergießen, um diesen mit dem Androgyn, dem Rebis, zu schwängern, wie man in der ebenfalls symbolischen Sprache der Alchemie sagt. Das ist die magische Liebe, die in der Stadt Shambhala gelehrt wird. Beide Wege folgen der shivaistischen Richtung, der Richtung der Siddhas, die sich mit ihren Körpern unsterblich machen. Die Unsterblichkeit beim physischen Körper der Siddha, seine Auferstehung, beruht auf der folgenden Weltanschauung. Vor der Niederfahrt bildeten Körper und Seele eine einzige Wesenheit. Danach verdichtet sich der Körper, er wird physisch so weit, dass er für die Unsterblichkeit der Seele zum Hindernis wird, indem er sie in die Zeithaftigkeit, ins Verderben und in den Tod herabzieht. Die Seele muss sich dann entäußern, sie verliert ihre Ganzheit und sie kommt in den meisten Fällen gleich nach dem Körper ebenfalls zur Auflösung. Die Seele benötigt einen Körper und muss ihn wieder erlangen oder einen neuen Körper bilden, um so die Erlösung auf dem umgekehrten, rückläufigen Wege in der Richtung des rechtsläufigen Hakenkreuzes anzustreben und sich wieder aus der Verstofflichung zu erheben, um somit den Niedergang zu überwinden. Es ist die ewige Wiederkehr mit einer begrenzten Anzahl von Wiederkünften oder aber die Wiederverkörperung im hyperboreischen Sinne. Die Technik oder Wissenschaft ist diejenige des magisch-alchemistischen Opus, bei dem das Hermetische, geheime Feuer, das Feuer des Lebens, das Aurum Potabile, das Elixier des langen Lebens, der Geist des geheimen Weines zur Anwendung kommt, das den Stoff verjüngt, ihn von unreinen Schatten reinigt und ihn in seinen strahlenden Zustand zurückversetzt, in das Urlicht, durch die Gleichzeitigkeit der Transmutation der Metalle und mit Hilfe mantrischer Formeln eines abendländisch-hyperboreischen Yogas mit der wirksamen Lautkraft der wiedergewonnenen orphischen Kabbala. Durch die Wiederentdeckung und den Einsatz des radioaktiven geheimen Feuers verjüngt sich die Materie, der Körper verfeinert sich und wird wieder zum eigentlichen Gewand der Seele. Er hat sich vermählt. Die Seele verwandelt sich in ein Nessusgewand für den dichten Körper, sie verbrennt ihn. Jetzt besteht nur noch ein verklärter Körper aus Vraya, dem unsterblichen roten Feuer, Rubedo. Der Siddha durchschreitet nun schon nicht mehr den Tod, sondern er steigt mitsamt dem Körper in einem Feuerwagen zum Himmel auf, wie Enoch, Melchisedek und Quetzalcoatls Feuerschlange, die unvergänglich sind, unsterblich. Er hat den dritten Tag zum Wiederanbrechen gebracht. Erster Tag Nigredo, zweiter Tag Albedo, dritter Tag Rubedo. Es ist die Auferstehung des Fleisches, die Verleihung der Unsterblichkeit. Man hat auf diese Art das Geheimnis der universalen Physiologie entdeckt, die Musik der in der Natur wesenden Schwingungen und die Keimatmung des Taoismus. Es ist jedoch durchaus möglich, dass es nicht der physische Körper ist, der sich verfeinert und der zum Verschwinden kommt, zergeht und sich, ohne sich des Geschehens bewusst zu werden, unter Einwirkung des reinen universalen Lösungswassers oder des Quecksilbers im Nigredo auflöst. Stattdessen kann es sein, dass sich der Astralkörper materialisiert, indem er wohl sichtbare, jedoch keine greifbare Form annimmt, Noli Metangere, mit Hilfe von unsterblichem Stoff aus rotem Licht aus Vraya, das verschiedene Parallelwelten auf mehreren Erdkörpern zugleich durchlaufen und sich dort aufhalten kann. Es gibt drei Wege, auf denen man alchemistisch die Unsterblichkeit erlangen kann: den augenblicklichen oder blitzartigen, den trockenen Weg und den feuchten Weg. Auf die beiden letzteren sind wir in unserem Buch El Ella, das Buch der magischen Liebe, eingegangen. Der erste Weg bedient sich des Strahles und der kosmischen Strahlen, um eine augenblickliche Verwandlung, eine Mutation des Adepten herbeizuführen, die endgültig und total ist, wobei dieser einen Strahl in sich einfallen lässt, der ihn durch und durch durchkreuzt, was am besten auf einem Berggipfel, bei einem Gewitter oder auf einer hochgelegenen Terrasse geschieht. Durch starke Gedankenkonzentration auf seine im Innen wohnende Soror Mystica, die unsichtbare Geliebte, und die Wiederholung einer magischen Wortfolge, eines Mantrams, macht er sich unverletzlich und kann nicht vernichtet werden, ohne dass seine menschliche Natur unsterblich wird und sich verjüngt. Sein Geist macht eine augenblickliche Verwandlung, eine Mutation durch. Er ist bereits ein Divya, ein unsterblicher, göttlicher Siddha, ein Übermensch. Die hierbei auftretende Gefahr ist ungeheuer groß. Wenn nämlich der Konzentrationsvorgang nicht in der richtigen Weise verläuft oder wenn die magischen Mantrams nicht in der richtigen Betonung ausgesprochen werden, tritt doch der Tod und nicht nur des physischen, stofflichen Körpers augenblicklich ein. Diese Prüfung ähnelt derjenigen, welche die SS-Leute auf einer niederen Ebene zu bestehen haben, wenn sie eine Granate auf ihrem Stahlhelm zünden mussten. Nur völlige Bewegungslosigkeit, die totale physische und geistige Herrschaft über sich selbst, ließ sie den kritischen Augenblick überwinden. Beim Beschreiten dieses Weges der blitzartigen Verwirklichung finden auch kosmische und möglicherweise auch ultraviolette Strahlen Verwendung, durch die sich sozusagen ein psychisches Ozonfenster zu den die Dimensionen überschreitender Eingangs- und Ausgangstoren zu den Polen, zu den Astralröhren öffnet, damit sich die Verwandlung, die Mutation des Adepten vollziehen kann. Auf diesem ersten Weg zur Unsterblichkeit bleibt die Soror Mystica, die Amasia Uxor, unsichtbar und Lilith Ayesha ist nur in der innerlichen Vorstellung dabei, ist verinnerlicht, ist nicht nach außen gelangt. Man geht mit ihr in Gedanken auf die Reise, wie es Parzival empfohlen hat. Am Ende der Reise wartet dann die immerwährende Vermählung des Androgynen, des Rebis. Auf diesem sowie auch auf den anderen Wegen wirkt sich ein zeitlich gleichlaufender Vorgang aus, denn es ist klar, dass sich der Adept reinigen und dass er große Fähigkeiten erringen muss, um dem Strahl zu widerstehen und sich, ohne der Vernichtung anheimzufallen, verwandeln zu können. Die etruskischen, mit der Magie vertrauten Priester haben den Weg des Strahles sicherlich gekannt, da sie sich als die vom Blitz Erleuchteten bezeichneten. Das runische Sinnbild der SS stellt diesen gleichen Strahl dar, welcher die Helden in Sonnenmenschen und vielleicht in Sterne, in Übermenschen verwandelt.